Die Orgel ist ein über Tasten spielbares Musikinstrument. Sie gehört zu den Aerophonen. Zur Abgrenzung gegenüber elektronischen Orgeln wird sie auch als Pfeifenorgel genannt. Auch wenn die Orgel einem Klavier viel ähnlicher ist als einer Flöte, ist die Orgel ein Blasinstrument. Die drei Hauptteile der Orgel sind das Pfeifenwerk, das Windwerk und das Regiewerk. Sie besteht aus unterschiedlich vielen kleinen und großen Pfeifen. Ein Gebläse pustet Luft in sie hinein und bringt sie zum Klingen. Die Melodie spielt der Organist. Dazu zieht er verschiedene Register, greift wie ein Pianist in die Tasten und bedient mit den Füßen auch die diversen Pedale. Die Klaviatur wird auch Manual genannt. Eine Tastenreihe im Manual besteht meist aus 54 Tasten. Jede Pfeife in der Orgel gehört zu einer Taste auf der Klaviatur. Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte aller Musikinstrumente. Orgeln sind seit der Antike bekannt und haben sich besonders im Barock und zur Zeit der Romantik zu ihrer heutigen Form entwickelt. Die Orgel ist ein Instrument für Kirchenmusik. Weltweit erklingt die Orgel in den christlichen Gottesdiensten. Sie eröffnet und beendet den Gottesdienst.